Das Leben ist ein finsterer Ort, von dem ich lieber schwiege. Wenn du dich sicher fühlst, geschieht ein Mord. Ob lauschst du dankbar den Gesängen? Es klingt so schön, durch finstere Nächte Stunden, das schöne Mädchen mit dem langen schwarzen Haar, die Königin der Nacht, hat sie sich umgebunden, die Dornen spießen sich in ihre Haut. Die Augenbraue ist gepfählt mit Dornen und heißes Blut rinnt über ihr Gesicht, noch nie berührt, und zählt zu den Verlorenen, die niemals spüren eine süße Leidenschaft. Bald wird es fallen von den Teufeln hingerichtet, die sich Messer brachen aus dem Stundenglas. Ein junges, reines Leben, ungeliebt wird es vernichtet. O Gott im Jenseits, Herrscher, willst du gar nichts tun? Die Leiche, sie wird schon zerrissen und geschändet von Wesen, welche Wölfe und doch Menschen sind. Der leere Leib, der Bollen Fleisch, hat Lust gespendet. Schon blicken sich die Mörder neu nach Opfern um. Du kannst die Wesen hören, in der Nacht ihr Knurren. Die Jungfrau liegt in ihrem Bett und träumt von Ruhm. Noch hält sie das Geräusch für eines Täubchens Gurren. Obwohl es seltsam klingt, wach auf aus deinem Schlaf. Die Warnsignale, hörst du nicht das Glas zerspringen, das Trampeln und das Stöhnen und das Wolfsgeheul? Das Mädchen, das du hörtest, wird nie wieder singen. Und wenn du weiter schläfst, wird's dir wie ihr ergehen. Die Glocken läuten. Und die finsteren Gesellen versammeln sich schon um dein Sterbebett. Sie warten weiter auf den Herrn aller Höllen, denn ihm gebührt der Opfer letzter Gruß. Am Leben magst du zweifeln und zur Irren, wirst du doch eines nahen Tages ohnehin. Du wirst dich dann in einem Labyrinth verlieren und kannst nur noch dein eigenes Echo hören. Die Klingel an der Tür beginnt nun laut zu läuten. Wer mag das sein und stört den Schlaf zu später Stunde? Die Hunde schlagen an, so wie bei fremden Leuten. Ich werde nachsehen, wer das ist. Vielleicht ein Freund?